Aber damals war es stockdunkel. Sie arbeiteten mit Fackeln und Lampen und brachen die Steine. Ich will euch gleich den Steinbruch zeigen. Aber bevor ich ihn zeige, erst noch etwas anderes. Als ich dort predigte, sah ich einige Steine, die behauen waren. Man konnte die rechteckigen Formen erkennen, wo die Steine herausgeschnitten worden waren. Da gab Gott mir die Inspiration zu dieser Predigt, dass er uns alle aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen hat. 1. Petrus 2. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Ein königliches Priestertum. Ihr seid nicht nur ein Priestertum, ihr seid ein königliches Priestertum. Wenn du wiedergeboren bist, bist du mit königlichem Blut wiedergeboren. Du bist königlich. Königliche Menschen sind nicht kleinlich, sie werden nicht wegen Kleinigkeiten wütend. Sie sind großzügig, großherzig. Das erwarten wir von Königen. Wenn Könige sich nicht königlich verhalten, verlieren wir den Respekt vor ihnen. Kind Gottes, Heiligkeit bedeutet nichts anderes, als dass Menschen das Gefühl haben, dass königliche Würde in ihrer Mitte ist. Wenn du vergibst, das ist königlich. Die Menschen spüren etwas Königliches an euch, als wärt ihr Prinzessinnen und Prinzen. Sie spüren es. Es ist nicht dieses "Ich bin heiliger als du", dieses heuchlerische "Komm mir nicht zu nahe". Nein, das ist nichts Königliches. Du bist königlich. Und Heiligkeit? Willst du sehen, wie Heiligkeit aussieht? Königlich. Natürlich, die Beispiele heutzutage sind rar, leider. Wir schauen uns in der Welt um und versuchen, etwas Königliches zu finden. Aber weißt du was? Schau auf Jesus in der Bibel. Selbst in dem einfachen Gewand eines Zimmermanns am See Genezareth oder in den Bergen sieht man einen König. Deshalb zeige ich sein Gesicht nicht mehr im Video der Reinigung des Aussätzigen, weil niemand seine Majestät darstellen kann. Die Bibel sagt, sein Aussehen ist so erhaben wie die Zedern im Libanon. Hast du schon einmal eine Zeder gesehen? So erhaben und königlich ist er. Und doch nutzte er seine Majestät, um zu sagen, sei gereinigt. Augen, öffnet euch. Tote, seid auferweckt. Er nutzte seine Königlichkeit, um zu segnen und zu befreien. Und alle sagen Amen. Merkt euch, wir sind alle ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Wir sind alle aus diesem dunklen Steinbruch gerufen worden. Damals mussten die Arbeiter mit einer Lampe hineingehen und die Steine herausschneiden. Und wie sie das taten, war ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Sie schnitten die Steine in Form, und ich sah die zurückgelassenen Formen. Bevor ich euch das zeige, muss ich noch was erzählen, damit ihr versteht, was ihr seht. Ich fand auch einige Felsen, die zur Hälfte herausgebrochen wurden, aber aus irgendeinem Grund dort liegen blieben. Das versinnbildlicht Menschen, die behaupten, Christen zu sein, aber nicht wirklich wiedergeboren sind. Menschen wie Judas, der Jesus folgte, aber nie wiedergeboren wurde. Keiner der Jünger war zu dem Zeitpunkt gerettet, weil Jesus noch nicht gestorben und auferstanden war. Sie wurden erst am Tag der Auferstehung von Jesus gerettet, als er ihnen begegnete und ihnen den Heiligen Geist einhauchte. Da wurden sie gerettet, aber Judas war nicht dabei. Er war ein Scheingläubiger. Ein Scheingläubiger ist jemand, der vorgibt, Christ zu sein, vorgibt, ewiges Leben zu haben, aber es nicht hat. Sei kein Scheingläubiger, sei ein Reingläubiger. Gott hat keine Enkelkinder, nur Söhne. Und natürlich auch Töchter. So etwas wie in eine christliche Familie hineingeboren zu werden, gibt es also nicht. Christsein geschieht nicht automatisch. In die Gemeinde zu gehen, macht dich genauso wenig zu einem Christen, wie zu McDonald's zu gehen, dich zu einem Big Mac macht. Gott hat dich dazu berufen, die Tugenden dessen zu verkünden, der dich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Gott möchte, dass die Welt weiß, wie gut er ist. Er will, dass unsere Ehe, unser Beruf, unser Dienst, alles seine Tugenden verkündet. Er, der uns aus der tiefen Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wir alle sind aus der Macht der Finsternis befreit und in das Reich seines geliebten Sohnes, das Reich des Lichts, versetzt worden. Wir sind Söhne des Lichts. Amen. Also, macht es euch gemütlich. Ich will euch kurz das Video zeigen. Das haben wir selbst aufgenommen und ich war dort. Ja, hier haben sie die Steine gehauen. An manchen Stellen muss man sich bücken. Natürlich gibt es jetzt dort Licht. Schaut euch diesen Teil hier an, von oben. Seht ihr, wie die Steine geschnitten wurden? Das ist der Steinbruch, aus dem die Steine für den Tempel kamen. Hier haben sie alle Steine herausgeschnitten, alles Kalkstein. Jetzt sieht man gleich einen, der dort zurückgelassen wurde. Genau da. Zwei von ihnen. Sie wurden geschnitten und dann dort gelassen. Schaut hier nach oben, Leute. Also, aus der Finsternis hat Gott uns herausgeholt. Stell dir vor, könnten die Steine von allein herauskommen? Kein bisschen ihrer eigenen Arbeit oder ihrer Verdienste könnte sie herausbringen. Warum geben wir den Leuten also die 10 Gebote? Es ist fast so, als würde man den Steinen eine Strickleiter mit 10 Sprossen hinunterwerfen und sagen, hey Stein, klettere heraus. Nur 10 Sprossen. Das ist genauso wie durch das Einhalten der 10 Gebote zu Gott hinaufklettern zu wollen. Nein, du und ich wären immer noch in der Finsternis, hätte nicht jemand den Steinbruch betreten, uns herausgehauen und uns eine neue Bestimmung gegeben, nämlich lebendige Steine zu sein. Wir waren tote Steine. Weißt du, was ein lebendiger Stein ist? Ein Stein auf dem Felsen. Frag einen Juden. Es ist ein jüdischer Ausdruck. Jeder Stein auf dem Boden ist ein toter Stein. Aber sobald man ihn in einen Tempel einbaut, ist er ein lebendiger Stein oder sogar eine Säule. Ein Denkmal vor Gott. Das ist ein lebendiger Stein. Vielleicht kommt daher der Name David Livingstone, David lebendiger Stein. Also, wir sind aus der Finsternis herausgeholt worden. Nicht durch unsere eigenen Verdienste oder eigene Anstrengung. Der Stein sagte nicht, hey, ich habe mich selbst herausgeholt. Nein, er wäre immer noch dort, wenn er nicht herausgeholt worden wäre. Wir mussten herausgeholt werden. So wie diese Steine nicht von selbst herauskommen können, sondern jemand hineingehen und sie herausbringen musste, so hat Jesus uns herausgebracht. Erinnere dich daran, besonders in dieser Zeit, erinnere dich daran, was er für uns getan hat. Er hat uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen und die Hoffnung für Singapur, die Hoffnung für Amerika, die Hoffnung für die Welt ist das Evangelium von Jesus Christus. Ich möchte euch einen Erlebnisbericht vorlesen, und zwar von einer Frau aus unserer Gemeinde. Sie hat dieses Jahr ihr Zeugnis aufgeschrieben. Ich bin ohne meine Mutter aufgewachsen, deshalb musste meine Großmutter die Rolle meiner Mutter übernehmen. Ich möchte dieses Zeugnis weitergeben, weil letzte Woche ein Artikel in der Zeitung über den Anstieg von psychischen Gesundheitsproblemen stand. Und ich habe gerade mit unserem Pastorenteam über den Anstieg von psychischen Gesundheitsproblemen gesprochen. Nicht, weil ich es bei Ihnen gesehen hätte, sondern um Sie zu sensibilisieren, damit Sie für Menschen mit psychischen Problemen beten. Vor ein paar Wochen hat Pastor Lawrence für mentale Zustände gebetet. Es nimmt zu. Der besagte Artikel handelt von Alkohol und seinem Zusammenhang mit psychischen Gesundheitsproblemen. Die Leute trinken mehr. Sie betrinken sich bis zum Wahnsinn. Sie werden süchtig nach Alkohol. Also, die Frau schreibt, ich bin ohne eine Mutter aufgewachsen. Als sie starb, ging mein Leben bergab. Meine Familie hatte wenig Zeit für mich und ich führte ein rebellisches Leben ohne viel Anleitung. Ich geriet in schlechte Gesellschaft und mit 16 trank ich fast jeden Tag und rauchte bis zu 1,5 Packungen Zigaretten täglich. Das trifft heutzutage auf viele junge Menschen zu, die manchmal sogar vor ihren Eltern verbergen, dass sie trinken und rauchen. Ich war eine Zeit lang drogensüchtig. Mit 21 versuchte ich aufgrund einer schädlichen Beziehung und viel Stress, Selbstmord zu begehen. Es war mein 3. Versuch seit meinem 16. Lebensjahr, aber auch dieser scheiterte. Ich wurde ins Krankenhaus eingeliefert und eine Weile im Institut für seelische Gesundheit untergebracht. Die ganze Tortur war ein verschwommener Albtraum. Aber ich erinnere mich, dass ich in dieser Zeit in meinem Zimmer weinte und eines Tages eine Stimme hörte, die sagte, ich bin. Ich wusste nicht, was das bedeutete, bis ich einige Monate später anfing, die New Creation Church zu besuchen. Durch Joseph Prince's Lehren erkannte ich, dass Gott mich nie verlassen hat, besonders nicht in meiner Not. Ich glaube, die Stimme, die ich in meiner finsteren Zeit hörte, war Gott, der mir sagte, ich bin deine Versorgung, ich bin deine Rettung und vor allem, ich bin hier. Heute bin ich 23 Jahre alt. Ich liebe das, ich bin hier. Es gab einmal einen Atheisten, der ein Poster in seinem Haus hatte. God is nowhere. Gott ist nirgends. Es hing dort sehr lange. Eines Tages bekam er einen Sohn. Sein Sohn lernte lesen und las sehr langsam mit 3, 4 Jahren. Er sah nach oben und las stockend, God is now here. Gott ist jetzt hier. Das finde ich klasse. Der Vater wurde dadurch gerettet. Aus dem Mund der Kinder, Amen. Teilt man das englische Wort nowhere, nirgends in der Mitte, ergibt sich now hier, jetzt hier. Heute bin ich 23 Jahre alt und von den Ketten befreit. Ist es nicht wunderbar, wenn junge Menschen so etwas erleben? Es war fast unmöglich, mit dem Rauchen aufzuhören, aber nachdem ich an meinem Geburtstag gebetet und Gott um Befreiung gebeten habe, wurde mein Gebet erhört. Gott gibt im Überfluss. Sie glaubt richtig, Gott ist kein Nehmer, sondern ein Geber, der im Überfluss gibt. Meine Beziehung zu meiner Familie wurde wiederhergestellt. Und ich habe einen Freund, der mich liebt. Er kommt mit mir zur Gemeinde und ist jetzt gerettet. Preis den Herrn, dass er mich nicht aufgegeben hat und meine Finsternis in ein Zeugnis verwandelt hat. Ich bin so dankbar für Gottes Gnade und freue mich darauf, jede Woche die Predigt von Joseph Prince zu hören. Danke, Jesus. Gebt ihm Lob. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht aus der Grube der Finsternis und Sünde gerettet wird, weil jemand einem die 10 Gebote gibt und sagt, klettere hoch, indem du sie einhältst. Wer nicht herausgezogen wird, bleibt in der Finsternis. Unsere Freunde, Kollegen, Verwandten, unsere Lieben, viele von ihnen sind noch in der Finsternis, ohne es zu wissen. Sie zeigen, dass sie in der Finsternis sind, indem sie sagen, ich glaube nicht. Vielleicht lästern sie sogar über Gott und unseren Glauben. Liebt sie. Sie sind in der Finsternis, weil sie kein Licht haben. Wir sehen, weil wir das Licht haben. Deshalb verachtet niemals Menschen. Warum sich darüber aufregen, dass sich ein Betrunkener wie ein Betrunkener verhält? Was kann man anderes erwarten? Ein Betrunkener wird sich wie ein Betrunkener verhalten, richtig? Sünder sündigen. Was für ein Schock! Sünder sündigen. Das bestätigt nur, dass das Wort Gottes wahr ist. Es ist keine Verleugnung der Bibel, sondern eine Bestätigung ihrer Authentizität und Inspiration. Amen. Liebt sie, denn sie können nicht von allein herauskommen. Deshalb sendet Gott seine Evangelisten, seine Steinmetze. Die Steine haben nichts dazu beigetragen. Sie wurden herausgeholt. Wisst ihr, was mit den Steinen geschah? Sie wurden im Tempel Salomos eingesetzt. Der Tempel Salomos ist erstaunlich. Ihr seid so gesegnet, das zu lernen, denn viele Gemeinden lehren nicht einmal über den Tempel Salomos. Also lasst mich euch etwas über den Tempel Salomos zeigen. Zurück zu 1. Könige 6, Vers 7. Und als das Haus erbaut wurde, das haben wir gerade gelesen, um den Zusammenhang zu verstehen. Und er machte am Haus Fenster mit fest eingefügtem Gitterwerk. In der King James Bibel steht Fenster mit engen Lichtöffnungen. Im Tempel Salomos sind die Fenster an den Seiten erstaunlich. Sie sind innen breit und außen schmal, um schlechtes Wetter draußen zu halten. Aber innen sind sie breit. Könnt ihr das sehen? Sie öffnen sich nach innen, außen schmal, aber innen breit. So kommt das Licht hinein. In meiner Bibel steht das. Ich habe eine alte Bibel, die ich benutze. Dort steht in Vers 4, und für das Haus machte er Fenster mit engen Lichtöffnungen. Und die Marginalie erklärt, Fenster innen breit, außen schmal. Wenn man darüber nachdenkt, was sagt uns das? Das Schlechte geht raus, das Gute kommt rein, das Licht kommt rein. Und vergiss nicht, wir sind alle zu Tempeln Gottes gemacht. Ich sagte, wir sind alle zu Tempeln Gottes gemacht. Okay, zurück zum Vers. Weiter heißt es, und er baute an die Wand des Hauses einen Anbau ringsum. Schaut euch den Anbau an. Zurück zum ersten Bild des Tempels Salomos, das wir vorhin gezeigt haben. An den Seiten, seht ihr die hervorspringenden Gebäude? Das ist nicht der Tempel, sondern der Ort, wo die Priester leben. Dort werden die Zehnten aufbewahrt. Das ist der Lagerplatz, wo alle Schätze des Tempels sind, und die Priester leben dort. Wenn David sagt, erhebt eure Hände im Heiligtum, bezieht er sich auf all diese Kammern. Die Priester waren dort, sie lebten dort, sie schliefen dort. Und das spricht von uns allen. Jesus sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Er bezog sich auf das hier. Im Haus meines Vaters, weil dies nach dem Vorbild des Himmels gebaut ist. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wir leben dort. Und es ist ein Ort des Schatzes, direkt am Tempel. Dort werden die Schätze aufbewahrt. Schauen wir uns die Kammern, die Ebenen, die Stockwerke an. Zurück zur Passage. Das unterste Stockwerk war 5 Ellen breit. Merkt euch das, das unterste Stockwerk, 5 Ellen breit. Das mittlere 6 Ellen. Je höher man kommt, desto breiter wird es. Das dritte 7 Ellen breit. Was bedeutet das? Schaut hier. Der erste Stock, 5 Ellen. Je höher du gehst, 6 Ellen und noch höher, 7 Ellen. Steige höher, Kind Gottes. Es gibt mehr Schätze für dich. Amen. Amen. Dann wird beschrieben, wie sie hinaufgehen. Vers 7 haben wir schon gesehen. Kein Hammer und kein Meißel war zu hören. Okay, Vers 8. Der Eingang zum mittleren Stockwerk befand sich an der rechten Seite des Hauses, und man stieg auf Wendeltreppen hinauf zum mittleren und vom mittleren zum dritten Stockwerk. Eine Wendeltreppe. So stiegen sie hinauf. Wir sind zum Tempel Gottes gemacht. Wir sind von Gott entworfen. Wisst ihr, was mit den Steinen, mit uns geschieht, nachdem sie Block für Block eingesetzt sind? Wisst ihr, was Salomo gemacht hat? Und übrigens, das war nicht Salomos Idee, sondern Gottes. Gott vertraute den Plan David an, der ihn unter der Inspiration des Geistes aufschrieb. Das ist übrigens kein automatisches Schreiben. Der Teufel versucht immer, Gottes Wege nachzuäffen. Automatisches Schreiben bedeutet, dass man die Hand hinlegt und wartet, bis ein böser Geist sie bewegt und schreibt. Gottes Inspiration funktioniert anders. Manchmal setzt man sich als Christ einfach hin, wenn man ein Designer ist oder eine Predigt vorbereitet, und bittet den Heiligen Geist, einen zu salben. Dann wird man aktiv. Automatisches Schreiben hingegen ist passiv. Gott möchte nicht, dass ein Volk passiv ist und wartet, bis eine andere Macht die Sache übernimmt. Nein, nein, nein. Gott benutzt Menschen, die aktiv sind. Versteht ihr, was ich meine? Das bedeutet, dass er mit dir zusammenarbeitet. Er gibt dir ein Gehirn zum Denken, Energie und Stärke zum Arbeiten. Du denkst die Gedanken Gottes und beginnst, Dinge zu gestalten und zu entwerfen. So entstehen einige meiner Predigten und alles, was ich tue. Hört ihr, Leute? David bekam das gesamte Tempeldesign durch den Geist. Alles, was Gott mich wissen ließ, geschah durch seine Hand auf mir, schrieb er. Die Kammern, das Äußere, sogar das Design innen wurden nicht von menschlichem Verstand entworfen, sondern durch den Heiligen Geist. Gott gab ihm das Design, aber David sollte den Tempel nicht bauen. Ihr kennt die Geschichte richtig, sein Sohn sollte den Tempel bauen. Gott wählte seinen Sohn Salomo. Im Inneren des Tempels, lasst uns einen Blick ins Innere werfen. Wisst ihr, was sie dort tun? Nächster Vers. So baute er das Haus und vollendete es. Und, jetzt aufgepasst, er deckte das Haus mit Brettern und Balkenreihen aus Zedernholz. Die Steine wurden zuerst gesetzt und dann mit Zedernholz verkleidet. Zedernholz wird als unvergängliches Holz bezeichnet. Einmal war ich in Kanada und meine Frau und ich gingen an einer Reihe von Zedernbäumen vorbei. Ich musste einfach anhalten, machte einen Umweg und ging in diesen kleinen Wald hinein. Ich las die Schilder mit den Informationen über Zedern und erfuhr, dass eine Zeder hunderte von Jahren alt werden kann, ja sogar tausend. Sie sind als unvergängliche Bäume bekannt. Und wisst ihr, etwas Besonderes an den Zedern ist, dass Parasiten sie nicht befallen können. Die Parasiten können den Baum nicht töten, wie andere Bäume. Der Baum tötet die Parasiten. Genauso wie Jesus, der den Aussätzigen berührte. Jesus bekam nicht das, was der Aussätzige hatte, sondern der Aussätzige bekam, was Jesus hatte. Jesus tötete den Aussatz und rettete den Aussätzigen. So ist unser Herr Jesus, wie die Zeder des Libanon. Gott holt dich aus der Finsternis. Er schneidet dich heraus und bringt dich nach oben. Setzt dich in seinen Tempel als lebendiger Stein, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Damit die Leute es sehen und sagen, Was für eine herrliche Gemeinde, was für ein herrlicher Tempel. Vergiss nicht, die Gemeinde ist kein Gebäude, sie besteht aus vielen Gliedern des Leibes Christi. Und nicht nur das, er überzieht sie mit Zedernholz. Okay, weiter ins Detail. Und das Zedernholz inwendig am Haus war Schnitzwerk von Koloquinten und offenen Blumen. Koloquinten sind knospenartig. Überlegt mal, die Knospe ist die erste Form der Blume. Die offene Blume steht für die Blüte, die bereits erblüht ist. Die Knospe spricht vom Leben Jesu und die offene Blume von der Auferstehung. Der Herr Jesus ist heute aufgefahren. Und all die Herrlichkeiten unseres Herrn Jesus Christus sind auf dich gelegt. Alles war aus Zedernholz, sodass man keinen Stein sah. Im Tempel Salomos war kein Stein zu sehen, obwohl der Stein darunter war. Mit anderen Worten, Gott sieht dich nicht mehr so, wie du im Natürlichen bist. Gott sieht dich überzogen mit Zedernholz. Das ist sein Sohn. Und dann mit Gold überzogen, die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Ist das nicht herrlich? Genau so sieht der Herr keine deiner Fehler oder Sünden. Keiner deiner Makel ist für den Herrn sichtbar. Lasst uns im Namen von Jesus beten, dass wir auch einander so sehen. Seid nicht zu schnell darin, Fehler zu finden. Ihr kennt nicht die ganze Geschichte dieser Person. Seid jemand, der langsam darin ist, Fehler zu finden. Erst mal den Tatbestand aufnehmen. Ich bewundere meine Frau. Manchmal, wenn ich in meiner Pastorenrolle etwas bei jemandem korrigieren muss, sagt sie, wir kennen nicht die ganze Geschichte. Dieser eine Satz hilft mir immer, innezuhalten und nicht vorschnell zu urteilen. Sie sagt immer, wir kennen nicht die ganze Geschichte. Was für eine wunderbare Frau, die ihrem Mann so hilft. Ja, wir kennen nicht die ganze Geschichte. Also lasst uns einander so sehen, wie Gott uns sieht.